Dagegen fehlt uns vollständig das Talent für die zwei fundamentalsten Dinge in der heutigen Welt. Film und Journalismus. Wer weiß? Das ist die Ansicht eines Juden, nicht die eines Mexikaners. Du musst es ja wissen. Du bist mit einer Jüdin verheiratet und in eine andere verliebt. Ohne eine Sekunde zu zögern, holte Felix aus und riss ihm die randlose Brille ab. Nicht zu fassen. Noch Tomatensauce vom Frühstück drauf. Die nackten Augen Dr. Bernsteins schwammen verwundert in der Tiefe eines persönlichen Ozeans und sprangen dann nervös an die Oberfläche wie zwei nach Luft schnappende Fische. Felix schleuderte die Brille verächtlich ins offene Kaminfeuer. Und Maurizio Rossetti rannte, um die Gläser zu retten. Felix sah nur Sarah an, um das Gemisch von Ablehnung und Anziehung, Verachtung, Beifall, Lachlust, perverser Unberührtheit zu entziffern und deren Unmögliches auseinanderhalten.